Dann kam die Hall und das Strandboot brachte ihn an Bord. Das Achterdeck des Schiffes war voll von Weißen, die den Vulkan besucht hatten, wie es ihre Gewohnheit ist. Und das Mittelschiff war voll bepackt mit Kanaken und das Vorderschiff mit wilden Ochsen von Hilo und Pferden von Kau. Aber Keawi saß abgesondert von allen anderen in seinem Kummer und spähte nach Kianos Haus aus. Da lag es, tief am Strand in den schwarzen Felsen und überschattet von den Kokospalmen. Und dort neben der Tür war ein rotes Holoku, nicht größer als eine Fliege, und es bewegte sich, geschäftig wie eine Fliege, hin und her. »O Königin meines Herzens«, rief er, »ich will meine liebe Seele wagen, dich zu gewinnen.« Bald nachher sank die Dunkelheit hernieder, die Kajüten wurden beleuchtet und die Weißen saßen und spielten Karten und tranken Whisky, wie es ihre Gewohnheit ist. Keawi aber ging die ganze Nacht hindurch auf dem Deck auf und ab. Und den ganzen nächsten Tag, als sie im Lee von Maui oder von Molokai vorüberdampften, lief er immer noch auf und ab, wie ein wildes Tier in einem Käfig. Gegen Abend fuhren sie an Diamond Head vorüber und kamen an die Kais von Honolulu. Keawi ging vom Schiff unter die Menge und begann nach Lopaka zu fragen. Er war anscheinend Besitzer eines Schoners geworden, keinen besseren gab es auf den Inseln, und war auf eine Kreuzfahrt ausgesegelt weit weg, bis Pola Pola oder Kahiki. So konnte er also von Lopaka keine Hilfe erwarten. Da fiel Keawi ein, dass ein Freund von ihm Rechtsanwalt in der Stadt war. Seinen Namen darf ich nicht nennen, und er erkundigte sich nach ihm. Sie sagten, er sei plötzlich reich geworden und habe ein schönes neues Haus am Strande bei Waikiki. Und da kam Keawi ein Gedanke. Er rief einen Wagen an und fuhr nach des Anwalts Haus. Das Haus war funkelnagelneu. Die Bäume im Garten waren nicht größer als Spazierstöcke. Und der Rechtsanwalt, als er kam, sah aus wie ein Mensch, der zufrieden ist. »Womit kann ich dir dienen?« sagte der Rechtsanwalt. »Du bist ein Freund von Lopaka«, antwortete Keawi. »Lopaka kaufte von mir ein Stück Ware, und ich dachte, du wärst vielleicht imstande, mir auf seine Spur zu helfen.« Des Anwalts Gesicht wurde sehr finster, und er sagte, »Ich will nicht behaupten, dass ich dich nicht verstehe, Keawi, aber dies ist eine üble Geschichte, die man lieber nicht aufrühren sollte. Ich versichere dir, ich weiß nichts Bestimmtes, indessen habe ich eine Ahnung, und wenn du in einer gewissen Gegend anfragen würdest, so denke ich, du könntest etwas Neues hören.« Und er nannte den Namen eines Mannes, den auch ich wieder besser verschweige. So ging es tagelang, und Keawi lief von einem zum anderen, fand überall neue Kleider, Pferde und Wagen, schöne neue Häuser und überall sehr zufriedene Leute, obgleich allerdings, sobald er sein Anliegen andeutete, ihre Gesichter sich verfinsterten.